mich begehrt. Doch was mich zu tun, die Not zwiefach mich zwar. Vielleicht hättest du Wonne des Herzens erworben und brennet weh, wie das Herz mir brach und grässliche Not den Krieg mir schuf, eine Welt voll Liebe. Herzen zu hemmen. Gegen mich selber, mich Seelen, mich wandte aus Ohnmacht Schmerzen, schäumend ich Aufschluss. Wütender Sehnsucht, säkeler Wunsch, den grässlichen Willen der Schuld. In den Höhen der eigenen Sinn, lass dich denn leiten, von mir sagtest du dich los. Ich muss ich meinen, gemeinsam mit dir, nicht darf ich Rat mehr raunen. Getrennt, nicht dürfen Traut wir mehr schaffen, so weit Leben und Lust. Dir nicht mehr begegnen.